B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen: Annäherung mit Schönheitsfehlern, EU-Fortschrittsbericht Türkei, Krieg im Cyberspace, ein NATO-Labor in Estland, Grabenkämpfe unter Nachbarn, Georgiens Spionagevorwürfe gegen Russland, Gerüchteküche à Paris, Spekulationen über Regierungsumbildung in Frankreich sowie schließlich Geschmacklosigkeit auf Tschechisch, Nazi-Größen in Miniaturformat. Nein, der jüngste Fortschrittsbericht in Sachen Türkei und EU-Beitritt fiel nicht wirklich gut aus. Schlimmer noch, manch einer der konservativen Politiker aus Deutschland legt der EU nahe, die Verhandlungen mit Ankara auf Eis zu legen. Der Grund: mangelnde Fortschritte vor allem im Bereich der Sicherung von Menschenrechten. Kritik, die der türkische Ministerpräsident Erdogan nicht nachvollziehen kann oder vielleicht nicht nachvollziehen will. Im Vergleich mit anderen Kandidaten zu Erdogan werde die Türkei diskriminiert. Birgit Schmeitzner über die Schattenseiten türkischer Reformpolitik aus Sicht der EU. 5 Jahre lang verhandelt die EU inzwischen mit der Türkei über einen Beitritt. Der neue Fortschrittsbericht belegt viel Schatten und wenig Licht. Die geplante Verfassungsreform wird zwar als Fortschritt bewertet, aber die Liste der Mängel ist ungleich länger. Erweiterungskommissar Stefan Füle sagt, die Türkei muss ihre Glaubwürdigkeit beweisen und die Reformen vorantreiben. Its credibility test is in continued commitment to the reform, because the reform process is the engine of the accession. Der Reformprozess als Motor, der den Beitrittsprozess antreibt. Wobei es da einen Punkt gibt, der nachgerade wie eine angezogene Handbremse wirkt: die Zypernfrage. Solange die Türkei den griechischen Teil der Insel und damit ein EU-Mitglied nicht anerkennt, solange geht es auch nicht voran. Doch auch viele andere Punkte sind nach Brüsseler Ansicht derzeit noch unvereinbar mit europäischen Werten und Rechten, etwa wenn es um die Pressefreiheit geht. Der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff, gerade aus der Türkei zurückgekommen, spricht von besorgniserregenden Zuständen. Drakonische Strafen gegen kritische Verleger, Boykottaufrufe gegen Medien durch den Premierminister, das Blockieren von Internetportalen, auf denen unliebsame Informationen verbreitet werden. Das alles sind Dinge, die bei einem Beitrittskandidaten sich einfach nicht gehören. Eine Demokratie brauche nun mal Meinungsfreiheit. Der Bericht der Kommission bemängelt zudem, dass zu viele Verdächtige zu lange auf ihre Prozesse warten müssen und das in überfüllten Gefängnissen, in denen es immer wieder zu Übergriffen kommt. Als eine der großen Herausforderungen bezeichnet der Bericht den Bereich Gleichberechtigung, Frauenrechte und Minderheitenschutz. Nur wenig Frauen in der Türkei haben einen gut bezahlten Job. Mädchen werden schon früh von der Schule genommen, viele ebenso früh verheiratet. Es gibt immer mehr Ehrenmorde und zu wenig Frauenhäuser oder andere Anlaufstellen. In der EU ist ein Beitritt der Türkei höchst umstritten. Sehr laut und deutlich sagen Deutschland, Frankreich und Österreich nein. Zu den Befürwortern zählen dagegen die Briten, die immer wieder mit der zunehmenden Wirtschaftskraft der Türkei argumentieren. Das hält der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber für den falschen Ansatz. Die Europäische Union ist keine Freihandelszone, die sich beliebig erweitern kann mit potenziellen aufstrebenden Handelspartnern, sondern die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft. Und das hat die Kommission diesmal in ihrem Fortschrittsbericht auch genau geprüft. Und deswegen bin ich so glücklich über die Ergebnisse des Fortschrittsberichts. Der Ferber zufolge eines klar macht: die Türkei sei kein Kandidat für eine volle EU-Mitgliedschaft. Auch die Grünen im Parlament sind zufrieden mit dem mehr als 100 Seiten langen Papier der Kommission, bezeichnen ihn als ausgewogen. Allerdings ziehen sie einen ganz anderen Schluss als die Union. Franziska Brandner hält es für einen Fehler, die Verhandlungen auf der Stelle treten zu lassen. Ich glaube, wenn man nicht immer noch die Vision aufrechterhält, dann wird sich natürlich da auch nichts bewegen, auf keinen Seiten, weder auf der türkischen Seite noch bei uns. Doch genau dieser Prozess müsse am Leben gehalten werden, sagt die Grünen-Politikerin, damit sich die Türkei weiter reformiert und die EU das Land als einen wichtigen Partner in der Region wahrnimmt. Kriege im Internet konnten sich höchstens Filmemacher vorstellen, glaubten wir. Mittlerweile sind wir eines Besseren belehrt worden. Der moderne Kampf findet heute durchaus auch im Cyberspace statt, wie viele Computerattacken bewiesen haben. Kein Wunder also, dass selbst die NATO hier Überlegungen anstellen muss, wie das globale Netz gegen böswillige Angriffe verteidigt werden soll. Das Thema wird dementsprechend auch beim NATO-Gipfel in Lissabon nächste Woche eine große Rolle spielen. Und da gibt es auch einen Staat innerhalb der NATO, in dem besonders eifrig an der Netzverteidigung gebastelt wird. Birgit Johannsmeier über Estland und sein ganz spezielles Labor, in dem Cyberattacken und deren Abwehr erforscht werden. Schießübungen im Befehlsbataillon von Tallinn. Während die estnischen Rekruten lernen, konventionelle Waffen zu bedienen, wird in der Kaserne vis-à-vis am Computer getüftelt. IT-Experten aus 9 NATO-Staaten erforschen die virtuelle Verteidigung von Angriffen aus dem weltweiten Datennetz. 4 Jahre schon. Dieses einzigartige Excellence Center für Cyberverteidigung der NATO sei ein cleverer Schachzug gewesen, um das kleine Estland unentbehrlich für die großen NATO-Staaten zu machen, freut sich Johannes Kehrt. Er ist Berater im estnischen Verteidigungsministerium und hat die Idee während seiner Dienstzeit im NATO-Hauptquartier in Brüssel ausgebrütet. Estland ist ein winziger Staat, der im nordatlantischen Bündnis leicht an den Rand gedrängt werden könnte. Aber auf dem NATO-Gipfel 2002 in Prag hat die Allianz ein klares Mandat zur Cyberabwehr erteilt. Das war wie für uns gemacht. Denn nach dem Austritt aus der ehemaligen Sowjetunion hat Estland wie kaum ein anderer Staat die Informationstechnologie entwickelt. Tatsächlich machte Estland mit seinen Fortschritten im IT-Bereich von sich reden. Von der papierlosen Kabinettssitzung via Internet über das Internetbanking zum Parkgroschenzahlen per Mobiltelefon. Wer sich allerdings im weltweiten Netz tummelt, der ist heutzutage auch angreifbar. Zuerst habe man die Verbreitung von Computerviren als reine Zerstörungswut abgetan, erklärt Johannes Kehrt. Mittlerweile seien die Attacken der Hacker allerdings auch politisch motiviert. Diese Erfahrung hat Estland im Frühjahr 2007 gemacht. Damals hatte die estnische Regierung unter Protest ihrer russischen Einwohner ein sowjetisches Kriegerdenkmal verlegt. Kurz darauf erlebten estnische Banken und Ministerien in Tallinn zeitgleich Angriffe aus dem Netz und wurden für Tage lahmgelegt. Johannes Kehrt. Zuerst ging es gegen Estland, später gegen Litauen, nachdem das litauische Parlament kommunistische Symbole verboten hatte. Bemerkenswert war der Cyberkrieg gegen Georgien, der ganz gezielt den konventionellen Krieg Russlands unterstützte. Später folgten Angriffe gegen Südkorea und Deutschland. Der politische Wille kann von einem Staat oder einer Terrororganisation ausgehen. Leider ist es Teil des Spiels, dass wir nicht nachweisen können, woher die Angriffe gekommen sind. Der estnische Außenminister Jaak Aaviksoo jedoch meint sehr wohl zu wissen, wer für die Cyberattacken gegen Estland verantwortlich gewesen sei. Das sowjetische Kriegerdenkmal sei nur ein kleines Steinchen im Spiel gewesen. The overall thinking that has emerged in Russian leadership. Leider wird dieses imperiale Denken von einer breiten Öffentlichkeit in Russland unterstützt, die dann als potenzielle Hacker Angriffe im Internet starten. Wie steht Russland zur EU? Wie steht Russland zur NATO? Das ist eine komplizierte Angelegenheit in der Welt nach dem Kalten Krieg. Deshalb müssen wir alle zusammen, Estland und die westlichen Länder, eine gemeinsame Position ausarbeiten, um die Interessen der baltischen Länder, Osteuropas, Westeuropas und Russlands auszubalancieren. Genau hier setzt auch das NATO Excellence Center für Cyberverteidigung in Tallinn an. 29 IT-Spezialisten, Frauen und Männer erforschen Strategien, wie man sich am besten gegen Angriffe aus dem Netz schützen kann. Hinter verschlossenen Türen wird an dutzenden Bildschirmen ein digitaler Webkrieg simuliert. Wie kann ein Staat die Datenbahnen seiner Stromnetze oder Kraftwerke vor feindlichen Viren schützen? Mit ihren Simulationen versuchen die Programmierer, Lücken in Datennetzen zu entdecken und Gegenstrategien zu entwickeln, um feindliche Hackerangriffe abwehren zu können. Über Seminare und Tagungen bieten sie ihr Wissen allen NATO-Mitgliedern an. Zwar habe die NATO keine Angst vor einem tatsächlichen Krieg aus dem Netz, erklärt Johannes Kehrt, sondern vielmehr vor einer Kettenreaktion. Die NATO will verhindern, dass eine Cyberattacke unsere gesamte Infrastruktur zerstört. Werden Banken lahmgelegt, wird die Wirtschaft beeinflusst, die Finanzwelt und vielleicht sogar unsere konventionelle Verteidigung. So wäre durch den virtuellen Krieg aus dem Netz doch unser Leben in Gefahr. Anfang des Monats meldete die georgische Regierung einen regelrechten Scoop. Dem Geheimdienst, hieß es, sei es gelungen, einen in Russlands Auftrag tätigen Spionagering aufzudecken. Und damit es auch jeder glaubt, präsentierte das Innenministerium Georgiens 13 mutmaßliche Schlapphüte, darunter 4 russische Staatsbürger. Sie sollen seit Jahren dem russischen militärischen Nachrichtendienst Informationen zugetragen und so auch die gezielten Luftangriffe Russlands im Krieg gegen Georgien 2008 ermöglicht haben. Russland reagierte wie sonst, empört und bezeichnete die ganze Angelegenheit als bösartige Unterstellung, ja, gezielte Diffamierung. Georgien wolle Russland vor dem NATO-Russland-Gipfel kommende Woche in Lissabon provozieren, tönt es aus Moskau. Wer nun recht hat, ist unerheblich. Fest steht nur, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind nach wie vor mehr als angespannt. Gesine Dornblüt über die neue Qualität eines langjährigen Konfliktes. Alte Leute sitzen vor einem rostigen Container, dem einzigen Kiosk im Dorf. Ein Militärjeep fährt vorbei, georgische Soldaten schwer bewaffnet auf Patrouille. Sie sind erst seit einem Monat hier. Das georgische Dorf heißt Perevi und liegt direkt an der Grenze zum Separationsgebiet Südossetien, um das sich vor 2 Jahren der Krieg zwischen Georgien und Russland entzündete. Bis Oktober war Perevi von russischen Soldaten besetzt, dann zogen sie ab. Russland präsentierte den Schritt als eine Geste des guten Willens. Die Außenbeauftragte der EU, Catherine Ashton, äußerte daraufhin die Hoffnung, Russland werde nun auch die anderen Punkte des 2008 von der EU vermittelten Waffenstillstandsabkommens umsetzen und seine Truppen auch aus Südossetien abziehen. Selbst Nino Kalandadze, stellvertretende Außenministerin Georgiens, lobte den Schritt der Russen. Der Rückzug an sich ist selbstverständlich positiv zu beurteilen, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, ist es eine sehr große Erleichterung für die Bevölkerung vor Ort. Und jeder kleine Rückzug aus den besetzten Truppen heißt es Erleichterung für die Bevölkerung. Doch das Ganze scheint ein vollständig überbewertetes Symbol zu sein. Die russische Armee hatte Perevi besetzt, weil sie die Straße durch das Dorf für die Versorgung ihrer Truppen brauchte. Im Herbst haben die Russen eine neue Straße fertiggestellt. Perevi wurde nicht mehr gebraucht, die Soldaten zogen ab. Nun steht ihr Posten 100 Meter weiter. Eine südossetische und eine russische Flagge wehen im Wind, eine Schranke und Stacheldraht versperren den Weg. Die Beziehungen zwischen Georgien und Russland bleiben gespannt. Beide Seiten tragen dazu bei. Insbesondere im Vorfeld des NATO-Russland-Rates. Zur Erinnerung, die NATO und Russland hatten 2008 wegen des Krieges in Georgien ihre Gespräche ausgesetzt. Als das georgische Innenministerium vor kurzem die Namen von 13 angeblichen russischen Spionen veröffentlichte, tat es das ausgerechnet an dem Tag, an dem Russland seinen militärischen Nachrichtendienst feierte. Eine Provokation, wetterte ein Sprecher des russischen Außenministeriums. Reiner Zufall, meint dagegen die stellvertretende Außenministerin Nino Kalandadze. Wir sprechen hier von einem äußerst feindlichen Staat oder feindlichen Politik, die unmittelbare Gefahr ist gegenüber der georgischen Souveränität. Und da dürfen wir uns nicht erlauben, nachsichtig zu sein. Die erneute Verhaftung von Spionen ist nicht das Einzige, womit die georgische Seite den Kreml in diesen Wochen reizt. Georgien strebt eine engere Zusammenarbeit mit den Republiken im Nordkaukasus an. Die gehören zu Russland. Für das zentralistisch regierte Russland sind direkte Absprachen mit den russischen Regionen unter Umgehung Moskaus nicht akzeptabel. Prompt folgten Anschuldigungen, Georgien schleuse Terroristen in den Nordkaukasus. Georgien weist diese Vorwürfe regelmäßig zurück. Russland hält Georgien nun vor, sich im Vorfeld des NATO-Gipfels wichtig tun zu wollen, um eine Annäherung Russlands an die NATO zu verhindern. Dazu Nino Kalandadze, die stellvertretende Außenministerin. Die Politik der NATO, Russland mit einzubeziehen, sehen wir sehr positiv. Denn je mehr einbezogen ist, umso sicherer würden wir uns fühlen, umso mehr würde Georgien davon profitieren. Allerdings dürfe die Annäherung nicht auf Kosten Georgiens geschehen. Die von Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy geplante oder besser gesagt angedrohte Regierungsumbildung steht offensichtlich kurz bevor. Am kommenden Donnerstag jedenfalls will Sarkozy eine Fernsehansprache halten. Bis dahin soll auch das neue Kabinett stehen. Morgen könnte es bereits soweit sein. Geopfert werden soll unter anderem der Premier, ein Politiker, der in den Umfragewerten besser abschneidet als der Präsident. Wer jetzt Böses denkt, liegt vermutlich richtig. Burkhard Birke über die brodelnde Gerüchteküche und den schweigsamen Koch. Nicolas Sarkozy ist heutzutage eines der Probleme Frankreichs und das Hauptproblem, das gelöst werden muss. Fast täglich reitet Ex-Premierminister Dominique de Villepin seine Attacken. Allein der Präsident wird seinem politischen Kontrahenten aus dem eigenen Lager den Gefallen nicht tun und von der politischen Bühne verschwinden. Im Gegenteil, Nicolas Sarkozy rüstet sich für die Zielgerade seiner Amtszeit für die Präsidentschaftswahl 2012. Nachdem der Verfassungsrat die Rentenreform für rechtens erklärt hat, kann Nicolas Sarkozy auch endlich seine Karten auf den Tisch legen, seine Regierung umbilden und faire ce qu'il y a à faire. Tun, was zu tun ist, denn in unserem Land kann jeder leicht sagen, was zu sagen ist, aber tun, was zu tun ist, das ist die erste große Lehre von General de Gaulle. Eindeutig, zweideutig, ein Seitenhieb auf de Villepin und andere politische Gegner. Sarkozys Äußerungen anlässlich der Gedenkfeier zum 40. Todestag von General de Gaulle verkünden Tatendrang. Vor allem seine Minister und die, die es bleiben oder werden wollen, werden es ihm danken. Seit Monaten angekündigt, schwebte und schwebt die Kabinettsumbildung noch immer wie ein Damoklesschwert über der Regierung. Ministerpräsident und Minister baumeln wie Marionetten am Faden der Güte ihres Präsidenten und müssen sich in Interviews freche Fragen gefallen lassen, wie Außenminister Bernard Kouchner. Seit Tagen dreht sich das Spekulationskarussell und geben sich die Minister und Ministrablen beim Präsidenten die Klinke in die Hand. Verteidigungsminister Morin muss gehen, weil er 2012 fürs Zentrum als Präsidentschaftskandidat antritt. Fraktionschef Copé soll die Partei übernehmen. Der aktuelle Chef Bertrand für den Parteispenden geschädigten Arbeitsminister wird in die Regierung zurück. Bleibt die aufmüpfige schwarze Sportstaatssekretärin Ramayat? Rückt ein junger Wilder wie Finanzstaatssekretär Barouin oder Agrarminister Le Maire aus dem einstigen Chirac-Lager oder der Zentrumspolitiker und Umweltminister Borloo zum Premierminister auf? Skurril bis grotesk wirkt das Kabinettstheater bisweilen, wenn die Souffleure die Medien speisen und der amtierende Premierminister François Fillon quasi gedrängt wird, sich öffentlich erneut für seinen Job zu bewerben. Damit Frankreich sich erholen kann, ist Kontinuität geboten, eine ausgewogene Politik, und die erreicht man nicht dadurch, indem man nach links oder nach rechts ausschwenkt. Bleibt Fillon, woher kommt dann aber der frische Wind? Gerade die soziale Flanke müsste nach den Protesten doch gestärkt werden. Im Grunde sei doch egal, wer das Amt bekleide, Premierminister sei de facto ohnehin nur einer, Nicolas Sarkozy, höhnte Oppositionschefin Martine Aubry unlängst. Viele Franzosen teilen diese Auffassung und auch die de Villepins. Nicht die Regierung, sondern der Präsident sei das Hauptproblem. Zwei Drittel der Bevölkerung haben laut Umfrage eine absolut schlechte Meinung von Sarkozy. Will der es 2012 noch einmal schaffen, hat er viel zu tun. Für Nazi-Fetischisten, ob klein oder groß, mögen es paradiesische Verhältnisse sein. Alle anderen dürften es als äußerst problematisch empfinden. Gemeint ist der Verkauf von Miniaturfiguren von Hitler, Himmler und all den anderen Massenmördern des Dritten Reichs. Allerdings nicht hierzulande, sondern in tschechischen Modellgeschäften, was dort auch ganz legal ist. Die Begründung: Nur wer derartige Waren mit dem Vorsatz verkauft, den Narzissmus zu propagieren, verstößt gegen das Gesetz. Wer geschichtsinteressierte Sammler versorgt, gehört indes nicht dazu. Das mag zwar richtig erscheinen, ein übler Nachgeschmack bleibt aber trotzdem. Katrin Materna über Nazi-Größen in Kleinformat, die es unter anderem in Prag einfach so zu kaufen gibt. Im Modellgeschäft Petzka in der Prager Innenstadt geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe, Autos. Das alles gibt es hier maßstabsgetreu zum Nachbauen. Doch in einigen der Regale gibt es weit weniger Alltägliches zu sehen. Reißprotektor Heydrich im Miniaturformat. Die Barbie-Puppengroßen Figuren werden in einem schmucken Holzkästchen vertrieben. Eine Ersatzuniform zum Wechseln gibt es gleich dazu. Es geht hier nicht darum, den Narzissmus zu propagieren, beteuert Matej Petzka, Miteigentümer des Geschäfts. Es sind vor allem Sammler, die diese Waren kaufen. Die interessieren sich für Geschichte und somit auch für den Zweiten Weltkrieg. Deshalb kaufen sie diese Figuren. Auch Adolf Hitler und SS-Chef Heinrich Himmler sind im Rahmen dieser Edition detailgetreu nachgebildet. Letzterer im weißen SS-Sommerrock, auf seiner Krawattennadel prangt ein Hakenkreuz. Jede Figur kostet umgerechnet 100 Euro, ein stolzer Preis. Matej Pecka nimmt eine der Figuren aus dem Holzkästchen. Er zeigt auf die Verpackung. Hier stehen außerdem ein paar Daten zum Lebenslauf der Person, die dargestellt ist. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass diese Nachbildungen einen negativen Einfluss auf die Gesellschaft haben sollen. Die historische Einordnung Himmlers beschränkt sich auf drei knappe Sätze. Lebensdaten, eine kurze Funktionsbeschreibung und der Hinweis, Himmler sei durch außergewöhnlichen Scharfsinn, großen Ehrgeiz und seine uneingeschränkte Loyalität gegenüber Hitler aufgefallen. Michael Frankl ist Historiker und Holocaust-Experte am Jüdischen Museum in Prag. Er hält die Figuren für bedenklich. Ich finde diese Modelle Hitlers, Himmlers und Heydrichs geschmacklos. Ich kann nicht beurteilen, ob ihr Verkauf rechtlich vertretbar ist. Aber die Tatsache, dass die Hitler-Figur als erste ausverkauft war, wie es in den Zeitungen stand, spricht doch Bände. Da drängt sich doch die Frage auf, wer sich für diese Figuren interessiert und ob es sich tatsächlich nur um harmlose Sammler handelt. Frankl sieht die Figuren in einem breiteren Kontext. Er beobachtet eine gewisse Faszination, die von Hitler und der NS-Zeit insgesamt ausgeht. Als ob das Böse ein besonderes Charisma hätte. Gerade gestern ist mir eine Neuerscheinung auf dem tschechischen Buchmarkt in die Hände gefallen. Fotografien Adolf Hitlers ab dem Anschluss Österreichs. Sie zeigen Hitler umgeben von seinen Befürwortern, die ihn umjubeln. Ohne jegliche Erläuterung. Das kann leicht missbraucht werden. Für ein allgemeines Verbot plädiert der Historiker nicht. Allerdings müsse man sich mit den Ursachen dieses Phänomens auseinandersetzen, fordert er. Im Modellgeschäft Pecka indes wird es die Nazi-Figuren künftig nicht mehr geben. Der ganze Rummel sei geschäftsschädigend, meint der Eigentümer. Und so ganz wohl sei ihm beim Verkauf ohnehin nie gewesen. Allerdings ist er nicht der Einzige, der diese Figuren in Tschechien im Angebot hat. Wenigstens einer, der sich Gedanken macht. Soweit dieser Beitrag von Katrin Materna aus Prag, so viel im Europareport heute.